Du bist ja schon wieder außer Rand und Band, trommelst los, dass man dich an den Armen festhalten müsste, lachte Porfiri. Stellen Sie sich vor, wandte er sich an Raskolnikow. So ging es auch gestern Abend zu, sechsstimmig in einem Zimmer, und dazu hat er uns vorher noch mit Punsch bewirtet. Können Sie sich das vorstellen? Nein, Bruder, du verhaust dich. Das Milieu bedeutet viel bei einem Verbrechen. Das kann ich dir bezeugen. Das weiß ich selbst, dass es viel bedeutet, aber sag mir Folgendes. Wenn ein 40-Jähriger ein Mädchen von 10 Jahren missbraucht, hat ihn dann auch das Milieu dazu gezwungen? Nun, streng genommen sind es schon die Verhältnisse, antwortete Porfiri mit erstaunlicher Wichtigtuerei. Gerade ein solches Verbrechen an einem minderjährigen Mädchen könnte man sogar sehr, sehr wohl mit dem Milieu erklären. Rasumichin wurde beinahe wütend. So? Na, dann werde ich es dir, wenn du willst, sofort beweisen, brüllte er, dass du einzig und allein deshalb weiße Wimpern hast, weil der höchste Turm im Kreml 75 Meter hoch ist, und ich werde es dir klar, ausführlich, fortschrittlich und sogar mit einem Anflug von Liberalismus nachweisen. Ich traue es mir zu. Willst du wetten? Ich nehme die Wette an. Bitte lassen Sie uns zuhören, wie er es nachweisen wird. Ja, du tust ja die ganze Zeit nur so zum Teufel, rief Rasumichin und sprang mit einer wegwerfenden Handbewegung auf. Ach, es lohnt sich nicht ernsthaft, mit dir zu sprechen. Er tut das ja immer absichtlich, verstellt sich bloß. Du kennst ihn noch nicht, Rodion. Auch gestern war er auf ihrer Seite, nur um sie alle zum Narren zu halten. Und was er da alles redete, gestern, Herrgott, und die waren ganz glücklich über ihn. Ja, wochenlang kann er sowas durchhalten. Im vorigen Jahr versicherte er uns, ich weiß nicht warum, dass er ins Kloster gehe, Mönch werde. 2 Monate lang blieb er dabei. Vor kurzem hatte er den Einfall, uns zu berichten, dass er heiraten werde. Alles sei schon bereit zur Hochzeit. Sogar einen neuen Anzug hatte er sich schon bestellt. Wir gratulierten ihm bereits. Dabei gab es weder eine Braut noch sonst was. Nichts als Verstellung und Vorspiegelung. Du haust schon wieder daneben. Den Anzug hatte ich vorher bestellt. Erst der neue Anzug brachte mich auf die Idee, euch alle ein wenig anzuführen.